Das Schaumbad Spezial Wandern. Schlappen. Hallo, liebe Zuhörende. Peter und ich stehen hier mitten im Wald vor dem Rotwildgebiet Schönbuch und wir werden heute 30 Kilometer gehen und nehmen immer Soundschnipsel auf, die total interessant sind. Wir stehen hier gerade vom großen Tor. Und ich habe in diesem scheiß Kaff kein verficktes Internet. Deswegen wissen wir eigentlich gar nicht, wo wir lang gehen. Also es kann sein, dass wir jetzt schon verloren gehen. Unsere Fahrerin guckt uns auch fassungslos an. Was machen Sie denn? Aber wir machen jetzt mal dieses Tor auf. Ihr hört dann dieses Geräusch, weil da müssen wir jetzt eh lang gehen. Oh, das ist ganz so einfach. Das ist ein Riesentor. Wir machen aber keine Fotos, weil das ist ja ein Podcast. Und Peter macht dieses Tor wieder zu. Und nun gehen wir in den schönen Schönbuch rein. Ja. Warte, halt's mal kurz an mein Gesäß, dein Telefon. Nein, wir machen jetzt nicht jetzt schon. Bist du aufgeregt? Ja, mein Darm ist aufgeregt. Also, wir gehen jetzt mal den ersten Berg hoch und melden uns dann keuchend nochmal wieder. Das ein bisschen so, die Folge wird ein bisschen wie... Wir schicken euch Sprachnachrichten und jetzt kommt immer wieder so ein Abbinder, ein ganz kurzer irgendwie und dann kommt der nächste Part. Das ist jetzt schon eine super Folge. Ja, wir müssen jetzt auch schon, wir hören uns gleich wieder. Wir müssen erstmal Sachen organisieren noch. Ja, GPS und so. Gibt uns mal eine Minute noch bitte. Ja, den ersten Berg haben wir schon geschafft. Wie viele Höhenmeter, Peter? 4000. 4000 Höhenmeter. In Wirklichkeit waren, glaube ich, 200 oder so. Oder 4. Aber wir keuchen wenig. Wir haben uns aber auch schon einmal verlaufen. Ja, eigentlich direkt. Und jetzt müssen wir zurück auf den Weg kommen. Und das ist sehr, sehr spannend. Aber wir haben auch schon Lost für ihn gesungen. Genau, also kleiner und der erste Tipp schon. Also unsere erste Erkenntnis. Wenn ihr wandern geht, singt gerne mal. Da geht der Schritt direkt viel besser. Genau. Also Tipp 1 von den Xiaomi-Brüdern beim Wandern. Lost Walking Theme singen. Wir melden uns später nochmal. Bis nachher. Wir sind jetzt bei ungefähr Kilometer 5 und sind in einem schönen Froschgebiet. Man hört sie aber nur ganz leise. Aber da haben wir uns wieder an unsere, heute auch so ein bisschen rückblicken. Was haben wir in den 4 Jahren Schaumbad gemacht? An unsere Lieblingsfolge erinnert mit der Wolfsschanze, dass der Herr Hitler gerne die Frösche quaken gehört hat. Nee, ich glaube, er hat sie nicht gerne quaken gehört und dann hat die SS alle umgebracht. Die haben ihn genervt. Und dann kamen aber die Mücken und dann müssten die Frösche wieder herkommen. Ah, ja, genau. Irgendwie so. Ja, ja auch im Tierreich hat der ach so schöne Vegetarier dann doch, aber Frösche hat er dann mal kurz... Petroleum haben sie da reingegossen. Wir sind aber allerdings im schönen Buch und wir machen hier gar nichts kaputt. Wir machen gar nichts kaputt. Wir sammeln auch meine Kippen immer ein. Und wenn wir welche auf dem Boden finden, sammeln wir die dazu noch ein. Und ich habe schon 8 Tüten Chips gegessen während der Wanderung und die auch schon alle eingepackt. Chips britisch oder amerikanisch? Also hast du Pommes gegessen? Oder? Ich hatte 8 Tüten Pommes. 8 Tüten Pommes. Sehr gut. Ja. Mit Paprika und Salz und Pfeffer. Genau. Sehr gut. So. Ja, so kanadische Pommes, die werden ja dann nochmal mit so Käse überbacken. Weißt du, schön Mayo und Ketchup drauf und dann Käse überbacken. Kleine gehackte Zwiebeln. Ja. Lecker. Also nach 5 Kilometern entwickeln wir schon Hunger. Wir haben aber 2 Feschbarbrote dabei. Also hier, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Abgesehen davon, dass ihr euch eh keine Sorgen machen müsst, weil wenn diese Folge geschnitten im Internet ja sein wird, hat dieses Handy zumindest den Weg zu einem Computer gefunden. Irgendjemand hat 2 Skelette und ein altes iPhone gefunden und das hochgeladen. Vielleicht sollten wir noch einen Zettel dazu machen. Wir sind das Schaumbad. Bitte. Ja, hier die Zugangsdaten zu dem WordPress-Seite. Wir nehmen immer diesen File-Hoster. Blablabla. Bla, bla. Solche Sachen müssen wir dazu schreiben. Ne? Ja, finde ich gut. Also die Folge kommt so oder so raus. Wir machen auch noch einen Zettel an dieses Aufnahmegerät, damit ihr die Folge auf gar keinen Fall verpassen werdet. Oder vielleicht sagen wir euch nachher noch kurz die Zugangsdaten für die ganzen Sachen, dass ihr es zur Not dann auch hochladen könnt in Zukunft. Ja, können wir gerne machen. Dann könnt ihr auch, hatten wir ja eh geplant, eure eigenen Schaumbadfolgen, macht eine Wanderfolge. Die hört sich wahrscheinlich auch sehr gut an. Ja. Vielleicht seid ihr gerade selbst am Wandern und denkt so, puh, ganz schön langweilig, mache ich doch mal einen Podcast. dann haut rein. Könnt ihr gerne als Schaumbad unterwegs oder wie wir das auch mal nennen werden. Wahrscheinlich Schaumbad unterwegs, weil das ist total kreativ. Wir brauchen auch noch einen guten Namen für Wandern, weil ich mag den Begriff Wandern, der ist irgendwie belastet. Ja. Ich denke da an rote Socken, Kniebundhosen. Ich denke an Manuel Antrag und auch der ist auch irgendwie belastet. Ja, ja. Deswegen. Wandernde Menschen sind belastet. Genau. Belastende Menschen. Also mein erster Vorschlag wäre Schlappen. Schlappen ist ganz okay. Also wir schlappen heute zurück nach Stuttgart von Bebenhausen bei Tübingen. Wir müssen unsere Route ja noch vorbereiten. Oh ja, genau. Bebenhausen ging es los. Auf das Kloster haben wir mal komplett geschissen. Obwohl es uns sehr empfohlen wurde, dass wir weil es soll einen sehr schönen Kreuzgang haben. Aber da sind wir nicht rein, weil warum? Wir wollen ja in der Natur sein, dann brauchen wir ja keinen Kreuzgang. Genau. Ja. Ich weiß nicht mal, was ein Kreuzgang ist. Wir haben uns auch schon trotz Wander-App einen kleinen Haken geschlagen und haben schon 2,5 Kilometer eigentlich zu viel. Aber das macht alles nichts, denn wir sind jung, wir sind wild und ich hatte schon 10 Tüten Pommes. Ja, ja. Und ich 10 Zigaretten und 10 Tüten allgemeiner. Ja, von was auch immer. Marihuana. Nein. Gott, was? Im Wald doch nicht. Im Wald? Gott, hier sind ganz schön viele Schutzhütten. Guck mal, da ist schon wieder eine Schutzhütte. Singular von Hütte ist Hut. Ja, also wissen viele gar nicht. Hier ist ein Hut. Vielleicht können wir das auch jetzt direkt am Anfang noch machen. Wir würden gerne ein Wort noch pushen. Und zwar ist, überlasse ich gerne dir, tüchtig sein. Jetzt Substantiv dazu würde Peter gerne vorschlagen, weil das eigentlich Tüchtigkeit, das gefällt uns aber nicht. Genau, die Antwort ist nämlich Tucht. Also macht Tucht groß, stark und schön. Ja, die Tucht ist groß in euch und in uns. Bin mal gespannt, ob so wie Brüllen sich anhört oder man nur einen von uns hört. Da wird eine Tonqualität rein. Atmen und irgendwie Schuhe knirschen. Knirsch, knirsch, Vögel. Naja, wir hören uns nach dem nächsten Break oder beim nächsten Break. Peter hat nämlich auch noch 2 Radler dabei. Oh ja. Jam, jam, jam, jam, jam. Und 10 Tüten Chips. Wir sind jetzt am Wanderparkplatz Ranzenpunsten und müssen über die Bundesstraße. Aber kleiner Vorschlag für unseren lieben Freund Martin Weber Zauberer / Magic Martin, sich nach Rastplätzen zu benennen, war ja eh unser Vorschlag. Wie wäre denn mit Magic Ranzenputzen? Ranzenputzen. Ranzenputzen. Und ansonsten machen wir jetzt auch gleich schon wieder aus, weil hier ist Verkehr. Wir müssen über eine Bundesstraße drüber. Ja, wir müssen uns jetzt konzentrieren, dass wir nicht getötet werden von diesen verfickten Autofahrern. Genau. Und Autofahrerinnen. Und zudem auch macht dazu die Idylle kaputt. Wir sehen zum Beispiel einen Bagger, Erdhaufen. Das ist fast so, als wenn wir gar nicht auf dem Rastplatz Ranzen putzen, sondern... Ja, so eine Baustelle hier. Ja, schlimm. Und ihr hört den Verkehr, das macht alles kaputt. Alles kaputt. Stinksauer bin ich. Wir sind stinksauer, die Stimmung ist im Keller. Wir sehen uns bei der nächsten Session mit besserer Stimmung. Hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Jetzt ist schon alles verdorben. Eigentlich ist vorbei jetzt. Ja. Wir sind jetzt aus dem ersten blöden Scheiß-Kaff raus. Endlich wieder in der Natur. Die Straße haben wir fast getötet. Aber nur fast. Nur fast, ja. Also Peter ist noch über einen Kotflügel. So sah es für mich jedenfalls aus. Noch kurz drüber gesprungen. Oh, und hier hören wir einen Elektrozaun, wo irgendwer draufgefallen ist. Oh ja, da liegt ein Vogel und der zerbrutzelt gerade. Ah. Ja. Selber also, schuld, sage ich immer. Die Natur kann grausam sein. Ja, wir haben auch schon mehrere tote Maulwürfe gesehen. Ja, was ist da los, bitte? Kann uns da mal bitte jemand aufklären, warum die Maulwürfe... Also Peters Vermutung ist ertrinken. Meine Vermutung war verdursten. Also entweder oder, das sind die 2 Möglichkeiten. Genau. Gibt aber nur 2 Möglichkeiten. Und wir sind kurz vor unserer ersten Pause. Wir haben jetzt 12 Kilometer in den Beinen und haben uns jetzt gleich mal... einen Sitzplatz verdient. Genau. Und wir haben, glaube ich, auch schon beim letzten Mal, also bei Kilometer 6, gesagt, wir machen bald eine Pause. Und jetzt sind wir wirklich kurz davor wahrscheinlich. Aber also für euch ist das ja alles wie so ein Zeitraffer. Wir sind jetzt, euch ist es eigentlich auch scheißegal, glaube ich. Ob wir Pause machen, ja. Ja. Genau. Also über Tucht nachdenken und uns mal bitte die Frage mit den Maulwürfen. Die sehen wirklich sehr traurig aus. So, die sind ja sehr süß. Voll, ja. Und wenn die da so traurig auf so einem Weg liegen. Also mein Herzlein ist ein bisschen zersprungen. Ja. Also, Vielleicht geht ihr ja auch eine Runde. Ihr könnt uns ja, ihr macht auch einfach 30 Kilometer. Also könnt ihr jetzt ja noch entscheiden, dann müsst ihr sogar nur noch 20 gehen. Und wir sagen immer die Kilometer durch und dann könnt ihr uns dann hören. Dann ist es so, als würden wir zusammen gehen. Ja, das ist technisch bestimmt irgendwie möglich, dass man da so Marken setzt. Ja. Und dass das mit GPS dann an dieser Marke dann das direkt abspielt. Genau, wie so ein Museum. Ein Audioguide zu dieser Wanderung. Genau. Wander-Audioguide. Genau, also wenn ihr daran Interesse habt, dann gehen wir gerne die Strecke nochmal und machen komplett Audioguide. Dann müsst ihr nur unsere Durchschnittsgeschwindigkeit gehen, die gerade bei 5,5 laut Peter liegt. Ungefähr, ja. Ungefähr, ja. Also, die müsst ihr schaffen, sonst könnt ihr mitmachen. Ja, so weit, so gut. Beim nächsten leihen wir wahrscheinlich schon, weil wir einen Radler getrunken haben. Wir besaufen uns jetzt. Ja, einen Radler trinken wir uns rein, aber wer weiß, wie das heute wirkt. Nach der Pause latscht man dann erstmal in die Einflugschneise des Stuttgarter Flughafens rein. Peter hat aus Frust schon anderthalb Liter Wasser weggeschüttet. Weggeschüttet, ja. Weggeschüttet vor Wut. Ja, diese Flugzeuge, die sind so tief, man kann die Räder zählen. Ja. Haben alle null tatsächlich. Genau, null, weil die Klappen sind noch nicht offen. Ja. Also so nah sind wir dann doch nicht in der Einflugschneise. Trotzdem nerven sie. Wieso ist eigentlich schon so viel Flugverkehr? Kann das mal jemand beantworten? Wo fliegt ihr alle hin? Ja, nach Budapest zum EM-Spiel oder wohin geht es? Also wir müssen jetzt nach links. Wir müssen auf jeden Fall nach links. Gute Nachricht ist auch, wir haben uns nicht mehr verlaufen. Doch. Der Wald sieht noch immer nach Wald aus. Wir waren kurz auf einem Feld, haben dann gemerkt, der Wald ist zum Wandern wesentlich angenehmer, weil hier mehr Schatten ist. Genau. Wir haben zwei alte Männer auf einem Trecker gesehen, die genau. Völlig besoffen waren. Ja, also betrunken Treckerfahren scheint hier im Kreis Böblingen an einem Samstag so das Haupthobby zu sein. Wir sind jetzt auch auf dem Pirschweg. Oh ja. Wir müssen uns jetzt anpirschen. Pfirsichweg heißt das, nicht Pirsch. Du hast falsch gelesen. Da steht Pirschweg. Pfirsichweg. Wir haben weder eine Pfirsich noch pirschen wir uns an. Sagt man überhaupt noch anpirschen? Nee, das heißt jetzt schleichen. Schleichen. Ja. Und ansonsten scheint die Natur aber sehr intakt hier zu sein. Muss man wirklich sagen. Die Dürrewelle ist vorbei gerade. Der Wald sieht sehr gesund aus. Wir haben eben auch Peter Wohlleben, das ist doch dieser Baummann. Ja. Den haben wir auch schon gesehen, wie er einen Baum gestreichelt hat. Ich finde, das Wort saftig beschreibt es ganz gut, diesen Wald. Ja, das stimmt. Saftig. Ja, das ist gut. Wie so ein Pfirsich, der ja auch saftig genau. ist. Vielleicht sind wir doch auf dem Pfirsichweg. Ich glaube, wir sind auf dem Pfirsichweg. Also wir sind auf dem Pfirsichweg, weil hier ist echt, obwohl man hört auch gerade noch, bis später hört ihr die saftigen Schritte. Klingt wie Geschlechtsverkehr. Wir haben die nächste Straße überquert und nachdem der Rastplatz Ranzenputzen mein Highlight schon war, bewegen wir uns jetzt langsam und hier steigt auch links neben mir die Nervosität sehr. Vorfreude. Wo kommen wir gleich vorbei, Peter? Komm, erzähl mal. Beim Panzerübungsplatz Böblingen. Also da üben vermutlich Panzer. Panzer, ja. Ja, eine Panzerfahrschule. Ich hoffe, die ballern auch und fahren nicht nur rum. Also wir werden auf jeden Fall berichten. Wahrscheinlich werden wir gar nichts sehen, außer Kettenabdrücke, wie wenn eine Raupe langgefahren ist. Ja gut, wir laufen da ja nicht durch. Also wir ach so, ja. Gehen ja dran vorbei. Wäre auch hier gefährlich. Links. Oh, jetzt gehen wir am Esslinger Tor lang. Ja. Wir sind gar nicht in Esslingen. Das ist Tore alles total verrückt. Und Hütten und Hüte. Ja. Das ist unser Ding. Und Reiterinnen haben wir schon sehr viele gesehen. Ja. Wir haben auch wirklich nur Reiterinnen gesehen. Kein einziger Reiter. Ja, die Männer fahren hier Trecker. Die fahren Trecker. Und sind betrunken. Und sind betrunken. Also betrunkene Träger fahren. Und sind nüchtern. Also so sieht es aus hier im Landkreis Böblingen. Und die halten uns alle für komplett schwul. Ich sehe immer die homophoben Augen blitzen von den ganzen Leuten hier. Weil das seine Wahrnehmung. Ja, und deine Mütze. Weil ich halt sehr bunt angezogen bin heute. Also für meine Verhältnisse. Ich habe ein blaues Shirt an und eine türkise Mütze. Eine türkise Mütze, die du hast, seit du 8 bist. Ja, stimmt tatsächlich. Das ist nicht mein Witz, ja. Das ist kein Witz. Ja, die ist super zum Wandern. Die ist super zum Wandern. Und mein Kopf ist scheinbar nie gewachsen. Also, wir freuen uns schon mal auf Ballern. Wahrscheinlich hört ihr gleich richtiges Panzergeballer. Bum, bum, bum. Machen wir eigentlich extra einen Umweg, damit du den Platz siehst? Ja, könnten wir jetzt. Wenn wir hier gerade auslaufen? Nee, nein. Wir bleiben bei der Strecke. Wir sind hier am krummen Winkel. Da sollte man nichts falsch machen. Nee. Wahnsinn, wie viel. Hier rechts. Ja. Und beachtet die Waldregeln immer. Ich würde sie vorlesen, aber ich tue es nicht. sind 11 Regeln. Neues von der Tierfront. Wir haben Hoppelhäschen gesehen. Aber keine Panzer. Dafür aber keine Panzer. Aber Hoppelhäschen war schon süß, gell? Das war super süß. Ja. Und Stromkästen haben wir gesehen. Und Frösche. Also haben wir nur gehört. Ich habe auch welche gesehen in dieser Pfütze, wo wir drüber gesprungen sind. Ja. Also in der Pfütze waren welche drin. Ja, jetzt haben wir mal was gesagt. Wir mussten auch über den Wasserlauf. Wir sind einen schmalen Wiesenpfad gegangen. Ja, wir mussten diesen Scheißweg nehmen, weil die Bundeswehr sich die ganzen coolen Wege genommen hat. Also Bundeswehr raus aus deutschen Wäldern. Genau. Das ist die erste politische Forderung dieser Wanderung. Ja, Wälder sind für Wanderer da. Und auch für keine Mountainbiker, ReiterInnen. Und besoffene alte Männer auf Treckern. Genau, die alle raus. Wir haben aber schon ein paar nette Wandersleute getroffen, denen wir ein fröhliches Gott zum Gruße entgegengeheilt haben. Und sie uns zurück Gott zum Gruß haben. Ja, richtig. Haben wir das? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, wir haben Hallo gesagt. Wir sind jetzt bei 20 Kilometern ungefähr. Ja. Gehirn fängt langsam an, auch weniger zu leisten. Genau, also alles geht in die Beinmuskel. Man erinnert sich schlechter an Sachen einfach. Die Beine müssen fünzen. Also wir sind bei Kilometer 20. Ungefähr, ja. Ungefähr. Ist ja schon mal. Das ist doch nicht schlecht. Das ist schon mal 20 Mal mehr als ein Kilometer. Mach das mal. Mach das mal, ja. Ein paar Höhenmeter haben wir auch. Ja, naja. Wir haben alle Höhenmeter eigentlich jetzt innerhalb von ein paar Metern gerade gemacht. Genau, also wir sparen uns die mal auf, so als kleines Highlight. Bergetappe. Nee, wie nennt man das bei der Tour de France? Ja, ja, Bergetappe. Genau, aber da gibt es doch immer auch die Zwischensprints. Diese, wo dann so eine Sprinteinheit kommt irgendwie, wo die Sprinter dann lossprinten. Radsport ist gar nicht, kann ich gar nicht aus. Macht ja auch nichts aus, aber auf jeden Fall sind die Bergetappen unsere Sprinteinheit, so kann man sagen. Ja, genau. Genau, und wir haben gerade eine hinter uns, dafür klingen wir eigentlich super. Ja. Wahrscheinlich. Können wir ja nicht beurteilen, müsst ihr dann sagen. Kilometer 22,4. Wir gehen noch immer durch den Wald, aber nähern uns langsam Stuttgart-Rohr. Also wir sind jetzt an der Stadtgrenze fast. Rohr. Und hier unten klingt es so, als wäre da ein großer Spaßbetrieb. Also man hört auf jeden Fall Leute, die Spaß haben. Ja, die scheiß Natur haben wir jetzt bald hinter uns. Jetzt, ich glaube, bald überqueren wir die Autobahn 8. Die A8 werden wir überqueren und danach sind wir wirklich im Stuttgarter Ring, kann man sagen. Ja. Also wenn Stuttgart Ringe hätte, ich glaube, das spielen einfach nur Leute an einem Bach. Ich glaube. Och, wie idyllisch. Wie schön. Ja, wenn toll. Wenn die wüssten, wie schön es sonst noch hier sein könnte. Ja, und wenn die wissen, was du 2 Kilometer weiter oben an diesem Bach getan hast. Ja, Ja, gut. Ja, hoffentlich werden die nicht schwanger. Ja. Aber ich treibe das nicht hier runter alles. Warum schwanger? Das verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Ach so. Ne. Weil die so viel Spaß haben. Ach so, nein, ich bin unfruchtbar. Da brauchst du dich keine Sorgen. Okay, ich dachte, weil die so viel Spaß haben. Also das hätte gar nichts mit deinem Zeug zu tun. Ach so. Naja, und so quatscht man sich durch den Wald. Genau, wir haben es bald geschafft. Wir sind jetzt in Rohr, da besaufen wir uns dann ganz normal. Und dann volles Rohr. Ich habe letzte Folge habe ich auch so einen ganz, ganz schlimmen Wortwitz gemacht, glaube ich, am Ende. Da schäme ich mich heute noch für. Muss ich mal nachhören. Der war so schlimm. Und der hier war fast genauso. Ach, das sind diese ganzen wütenden Mails, die ich kriege. Ja, ich habe vor allen Dingen wütende Mails bekommen, weil kein echter, also du hast ja wahrscheinlich in die Folge reingehört, ich habe sie aber geschnitten und ich habe unsere Werbung für Potato Pool vorgeschaltet anstatt unseren Vorspann, weil ich dachte, so als normaler Podcast bei Spotify brauchen wir mittlerweile einfach... Eigentlich muss man mit Werbung starten. Man muss mit Werbung starten, sonst ist es mal unseriös und deswegen habe ich mal unsere eigene Werbung eingespielt. Ah, okay. Ja. Weil die anderen Werbetreibenden lehnen wir mittlerweile alle konsequent ab, weil die alle mit diesem mit der UEFA zusammenarbeiten. Genau. Also jeder, der uns anfragt für Werbung, jeder Konzern arbeitet mit der UEFA zusammen. Und mit der UEFA möchten wir nicht zusammenarbeiten. Gibt es irgendeinen Konzern, der nicht mit der UEFA zusammenarbeitet? Potato Pool. Ja. Potato Pool. Seidenbacher vielleicht noch? Seidenbacher. Die machen auch Werbung. Ja, die machen wahrscheinlich sponsern die Bälle. Seidenbacher Fußbälle. Ja. Genau. Naja, aber so gehen wir durch die Täler. Ach, hier ist ein Campingplatz. Ja, Mensch. Ach Gott. Nee, hier ist ein Parkplatz. Naja, verrückt. Das ist der Campingplatz für Autos. Ja, genau. Da machen die Autos Urlaub. Die stehen hier einfach rum. Ja. Im Gegensatz zu allen anderen, die fahren rum. Genau. Nee, Autos stehen ja grundsätzlich immer nur rum, überall. Ja, und stellen die Stadt zu. Aber wir präsentieren euch wahrscheinlich nachher noch kurz die Geräuschkulisse Autobahn, wenn wir da wirklich drunter durchlatschen. Das wird schön. Autobahn 8. Autobahn 8. Die Autobahn Deutschlands. Und ich glaube, wir gehen sogar da durch, wo sie achtspurig ist. Also, wo sie ihrem Namen alle Ehre macht. Ja, nach der, danach ist er benannt. Die Autobahn Stelle, achtspurig, ja. Wo sie acht genau. Haben. Ja. Also. Bis gleich. Das ist nicht mehr weit. So, wir gehen jetzt über die A8. Sind auf der A8, Autobahn 8. Genau, hier ist eine Brücke auf jeden Fall. Aber wir sind an dem dreispurigen Bereich unterwegs. Leider nur dreispurig. Aber wenn wir den Seitenstreifen mitzählen, da fahren auch Autos, damit werden wir dann bei 8 Spuren. Stimmt, der Seitenstreifen ist freigegeben, deswegen sind wir jetzt hier dann doch auch beim vierspurigen Bereich. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Das ist ein bisschen wie Meeresrauschen. Schön hier. Ich lasse euch noch ein bisschen genießen. So, die Stimmung ist jetzt gerade am Tiefpunkt, weil Peter sich aufgeregt hat, weil ich einen Reh gegrüßt habe. Er sagt Hallo zu einem Reh. Ja, Hallo um zu, sagen, zu einem Hallo, Reh. Ich bin friedlich. Dieses Reh ist stehen geblieben. Also wir haben jetzt wirklich einen Reh gesehen. Und gegrüßt. Und wie so Trottel. Ich habe gegrüßt und ich schäme mich dafür auch nicht. Du nennst mich jetzt hier den billigen Dr. Doolittle, oder? Dr. Doolittle, weil dein Pimmel auch voll klein ist. Doolittle, da kommt der Name her. Ja, ja. Der Wahnsinn. Und er ist Mediziner. Ja. Doktor. Na, jedenfalls haben wir nach der Autobahn ein Reh. Ist doch schön. Genau. Hoffentlich läuft er nicht auf die Autobahn. Drückt mit uns die Daumen. Und wenn, dann soll es irgendein Arschloch umbringen. Die Urbanität hat uns wieder... Die Urbanität, gibt es das Wort? Dieter heißt das. Dieter. Dieter hat uns... Wir sind wieder im Industriegebiet von Feigen angelangt. Gönnen uns jetzt aber... Richtig harten einen Rewe. Ja. Genau. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Ist der hier links oder die nächste links? Ja, ist ja eigentlich egal. Eigentlich ist es egal, aber euch ist sowieso alles egal. Ja, weil ihr müsst ja jetzt hier durch dieses Industriegebiet gehen. Also vielleicht kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen schönere Abschnitte, weil also Feigen ist ja gar nicht so ein schlimmer Stadtteil. Wir waren eben in Dölewang, sozioökonomisch nicht so gut ausgestattet, fasse ich mal zusammen. Ja, wir hatten einen Sticker gesehen, gibt Gates keine Chance, sondern eine Spritze drauf. Das war auf einem Auto. Ja. Also das ist schon wirklich, das ist schon ein Level an Coolness, die ich gar nicht fassen konnte. Ich habe ihm dann einen High Five gegeben. Ja, also dem Sticker hat er einen High Five gegeben, weil der Besitzer war nicht da. Mit meinem Fuß. Der Besitzer liegt wahrscheinlich in Alufolie eingehüllt in seinem Kachelraum oder so. Ja, ja, da ist er sicher. Glaubst du, Kachelmann hat auch einen Kachelraum? Also, ja, der muss doch irgendwo die Frauen zerhacken. Die, nee, ist der hat gar nichts gemacht, Mörder? Der ist vollkommen unschuldig. Der ist vollkommen unschuldig. Aber ein Mörder ist er vielleicht. Vielleicht, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich fände eigentlich ganz cool, wenn du, stell mal vor, du würdest mit Jörg Kachelmann zusammenarbeiten. Dann würde ich seinen Büroraum auf jeden Fall immer den Kachelraum nennen. Ja. Ich gehe mal zum Kachelmann. Hast du dich vorhin schon geschämt für Kachelraum. Irgendeinen Wortwitz vor ja, das stimmt. Rohr und so? Und jetzt machst du Kacheln? Mein ganzes Blut ist in meinen Beinen. Aber du hast schöne dicke Hände. Ja, stimmt. Vom Laufen kriegt man nämlich dicke Hände. Dicke Hände. Guck mal, wir quatschen noch zeitgleich. Wir sind jetzt wirklich noch zeitgleich. Wir haben jetzt noch 10 Kilometer vor uns. So. Wir haben jetzt unsere Pause gemacht und gehen durch Krähengebiet auf wir einem können Feld. Hier nicht halten. Hier ist Krähenland. Ja, also es ist wichtig, immer in Bewegung bleiben, Krähenland. Aber wir sehen schon den Fernsehturm, also wir sind auf den letzten 5-6 Kilometern. Ja, sowas. Wir haben gerade Feigen verlassen und betreten gleich Sonnenberg. Und dann haben wir es eigentlich mehr oder weniger geschafft. Genau, weil wir gehen nur zum Waldenbuch, an den Waldbuch, Waldenbuch? Waldau. Waldau. Ach, wir kommen aus dem Schönbuch und gehen zur Waldau. So ist unsere Dings. Und da gehen wir zu einem anderen Podcaster, der namentlich genannt werden soll heute. Das ist ein großer, berühmterer Podcaster. Auf eine Sommerfest. Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. Nee, ist nur einer von den beiden. Ich weiß aber auch nicht, wer es ist. Ja, ich kann sie auch nicht auseinanderhalten. Ja. Egal. Die feiern auf jeden Fall Fernsehturmpartys. Genau, Fernsehturmpartys. Die sind total exklusiv und klein, weil wir haben ja Pandemiejahr. Und da werden wir auftauchen, aber dann können wir vielleicht... Also, ich weiß nicht, ich möchte das eigentlich nicht mit dem Beruflichen verbinden. Aber wenn wir Jan noch vor das Mikro bekommen, dann tun wir das. Oder Olli. Genau. Mal gucken, wer da ist. Aber ja, wie gesagt, vielleicht passiert auf den letzten 6 Kilometern ja auch noch ein Krampf. Und dann werden wir euch schreiend einfach nur mal einen Zaunschnipsel aufnehmen. Genau. Genau. Vielleicht passiert auch noch ein Weltkrieg. Ja, und wir müssen auf. Oh, pass auf, eine Pfütze. Oh, oh. Oha, oha. Wir müssen uns immer in Bewegung bleiben. Krähenland, Krähenland. Peter ist jetzt auch gerade. Halten. Auf gar keinen Fall. Wirklich Krähen oder liegt das an diesem ganzen Meth, das wir uns eben bei der letzten Pause reingezogen haben? Ich habe kein Meth, sondern. Hast du ganz genommen? Nee, ich habe anderes Zeug. So. Stuttgarter Hofbräu. Stuttgarter Hofbräu, genau. Ist das Meth des Kesselbewohners. Das Meth des kleinen Mannes. Ja. Übrigens, wenn ihr mal einen schönen Ausflug machen wollt, dann fahrt nicht nach Stuttgart-Dürlewang. Kleiner Tipp. Ja, Dürlewang ist komplette Scheiße. Aber Feigen geht schon wieder. Ja. Also, wir nähern uns den coolen Stadtteilen. Und Feigen ist einer davon. Wir sind auf den letzten 800 Metern. Und wollten uns nochmal von euch verabschieden. Schön, dass ihr die gleiche Strecke gegangen seid. Von Bebenhausen nach Stuttgart. Wie war's bei euch? Wie geht's euren Beinen? Wie sind sie? Also ich habe eher Wade, Peter hat eher Oberschenkel. Ich habe Oberschenkel, Gesäß. Hier ist alles sehr schön deutschlandmäßig dekoriert in diesem Stadtteil, durch den wir gurken. Degerloch ist sehr deutschlandmäßig eingestellt. Ja. Man nennt es auch mittlerweile Deutschlandloch. Ja. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Wir haben wenig Sauerstoff in unseren Gehirnen inzwischen. Genau, und deswegen sagen wir euch jetzt einfach nur nochmal lieb. Tschüss. Tschüss. Wir waren Peter und Jean-Paul auf der Reise von Bebenhausen nach Degerloch. Nach Degerloch. Nach Deutschlandloch. Das war euer Schaumbad-Spezial. Werden wir nie mehr machen. Oder vielleicht morgen nochmal. Oder vielleicht morgen nochmal. Also, bleibt geschmeidig. Tschüss, danke.